Hallo zusammen zum Podcast Aufgeräumt, heute mit einer besonderen Episode. Heute werden Marco vom Podcast Eine Minimalist erzählt und ich zusammen eine Folge machen mit jeweils zwei Stichpunkten, zu denen wir beide etwas natürlich getrennt voneinander sagen. Marco wohnt ja doch ein Stück weit weg vom Bodensee. Und als allererstes stellt sich Marco einmal vor. Hallo, ich bin Marco vom Ein Minimalist erzählt Podcast und ich darf heute hier zu Gast sein im Podcast von der lieben Annette in ihrem Aufgeräumt Podcast. Ja, mein Hauptthema ist der Minimalismus und dazu zähle ich als erstes ganz praktisch das Loslassen von allen Gegenständen, die ich nicht brauche, für ein zufriedenes Leben. Ja, angefangen habe ich damit 2006 und ja, bin mittlerweile bei dem angekommen, was ich so als harten Kern bezeichnen würde. Ja, sodass ich mehr Zeit habe für die Dinge, die mir am wichtigsten sind. Zurzeit zum Beispiel meine Familie oder auch gute Beziehungen im Allgemeinen. Oder auch einfach mal mit einer Tasse Kaffee vor der Tür sitzen, meditieren, spazieren gehen. Ja, und vor allem alles ganz in Ruhe tun und im Augenblick sein. Ja, heute wollen wir aber vor allem über zwei Dinge sprechen, nämlich die eigene Büroorganisation oder wie man so salopp sagt, den Papierkram. Und ich möchte etwas sagen zu den Dingen, die man vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen könnte und wie man mit diesen Dingen so umgehen kann. Gut. Und dann beginnen wir mal mit der ersten Frage. Die erste Frage lautet: Wie sieht dein Büro daheim aus? Dann möchte ich bei mir mal erzählen, wie ich das so mache mit dem Papierkram und wo ich heute so nach ein paar Jahren Minimalismus auch in dem Bereich Papierkram so stehe. Ja, bei mir ist das eher so eine Mischung aus Ordnung, Chaos und Digitalisierung. Ganz einfach ausgedrückt, ich habe zwei Aktenordner, also so ganz klassische große Aktenordner, wie man das halt aus Büros schon kennt. In dem einen Aktenordner habe ich alle Sachen aus dem jetzt aktuellen Jahr abgeheftet. Und in dem anderen Ordner, das ist ein Archivordner, da sind alle alten Jahre und von denen eben nur das Wichtigste. Das nächste ist der Schritt Digitalisierung. Ich digitalisiere halt nach und nach, immer dann, wenn ich Lust habe. Das ist also bei mir kein Automatismus irgendwie, wenn dann, weil ich mache die Dinge halt vor allem dann am besten, wenn ich da in gehobener Stimmung bin und einfach Spaß dran habe und Lust dran habe. Und das geht übers Jahr und kommt übers Jahr und dann nehme ich den Schwung einfach mit. Und dann kann es auch mal sein, dass ich mal 2 Stunden am Stück einfach nur Dinge digitalisiere. Genau, und dann wandern diese eingescannten Blätter, also da mache ich ein Zeichen drauf, oben in der Ecke, dass ich halt in dem Archivordner zum Beispiel auch immer weiß, was schon eingescannt ist. Und von Zeit zu Zeit gucke ich einfach den Archivordner durch und schmeiß dann da auch einfach Dinge weg, weil die habe ich ja eh noch digitalisiert. Ja, und die digitalisierten Unterlagen, die gescannten Unterlagen liegen auf einem USB-Stick. Die nehmen ja einfach auch nicht so viel Platz weg und USB-Sticks sind ja heutzutage auch sehr groß und sehr günstig. Genau, und diese E-Akte, diese elektronische Akte, wie ich das nenne, ist eben nochmal als Backup gesichert auf 2 anderen Festplatten. Und eine dieser Festplatten ist halt nie bei mir zu Hause. Das heißt, da ist eigentlich alles abgesichert. Genau, ja. Ansonsten, wie ich so mit Papierkram umgehe, also mein erster Ansatz ist immer schon gewesen, das, was ich nicht habe, darum muss ich mich nicht kümmern. Also ich habe schon von Anfang an mir die Fragen gestellt, welchen Papierkram brauche ich überhaupt? Welche Versicherungen brauche ich überhaupt? Das geht dann auch in diese Richtung rein, vielleicht wie möchte ich mein Geld anlegen? Und möchte ich das wirklich ein Beispiel genannt, möchte ich jedes Jahr eine Lebensversicherung abschließen, wo ich dann jedes Jahr dann irgendwie den aktuellen Stand bekomme und abheften muss, oder möchte ich das vielleicht anders anlegen, wo nicht so viel Papierkram entsteht, ne? Da Versicherungen. Und ja, wenn man wenig kauft, hat man auch entsprechend wenige Rechnungen. Ansonsten hat mir mal eine Schuldnerberaterin den Tipp gegeben, also in meinem Studium war ich meiner Schuldnerberatung und habe den Tipp bekommen, bezahlte Rechnung kann man nach einer Zeit einfach mal wegschmeißen. So. Oder halt in den Archivordner digitalisieren und dann wegschmeißen. Dann hat man es ja im Zweifel immer noch. Ja, ansonsten gilt bei mir, Rechnungen bezahle ich halt sofort. Das geht heutzutage sehr gut und sehr einfach. Ich bezahle einfach mit meinem Handy meine Rechnungen. Da habe ich eine entsprechende Bank, die auch einfach, wo man abfotografieren kann, eine Rechnung, und dann wird die automatisch, relativ automatisch bezahlt. Das ist also nur ein Vorgang von unter einer Minute. Da muss man heutzutage zum Glück ja keine Banküberweisung mehr mit der Hand ausfüllen. Ja, ansonsten einordnen und scannen mache ich halt nur, wenn ich Spaß habe. Das heißt, es kann auch mal sein, dass da relativ viele Zettel einfach nur neben dem Aktenordner eingeklemmt sind. Damit kann ich aber ganz gut leben. Und ansonsten, ja, habe ich einfach das Glück, dass ich ein Leben führe, das nicht so viel Papierkram erzeugt. Ich bin in keinster Weise irgendwie selbstständig. Dann müsste man nochmal eine andere Aktenführung haben. Und auch ansonsten habe ich ganz gut zugesehen, dass ich mit diesem einen Aktenordner sehr gut zurechtkomme. Ja, und das ist auch schon der ganze Zauber in meiner Büroorganisation. Ja, das Büro. Mittlerweile besteht mein Büro aus 7 Briefkörben. In den Briefkörben sind Klarsichthüllen und jede Klarsichthülle steht für ein Thema. Zum Beispiel, mein erster Briefkorb heißt Versicherungen und eine Klarsichthülle heißt zum Beispiel Unfallversicherung oder Zahnzusatzversicherung, und da ist der Originalvertrag mit den Unterschriften sowie das neueste Schreiben drinnen. Ich komme aber natürlich von einem ganz anderen Büro. Als ich so bei meinen Eltern ausgezogen bin, dann auch einen eigenen Job hatte, das heißt auch Steuer machen musste, haben sich auch bei mir sehr, sehr viele Blätter angesammelt. Und ja, ich habe die nie abgeheftet oder sehr, sehr selten. Und das war immer eine große Arbeit für mich. Ich hatte damals Ordner, wie man es halt so hat, hatte einen Locher. Das heißt, wenn ein Schreiben kam, musste ich das lochen, Ordner rausholen, richtig hinblättern und dann abheften. Da habe ich schon ganz früh gemerkt, das wird bei mir nichts. Ich bin viel zu faul für diese ganzen Arbeitsschritte. Und habe mir dann eben dieses System mit den Briefkörben angeschafft. Und das geht so schnell. Also wenn ich ein Dokument brauche, habe ich noch nie länger als eine Minute gebraucht, um das zu finden. Meistens brauche ich keine 20 Sekunden. Also es geht wirklich schnell. Und auch zum Ablegen von einem Blatt brauche ich nie länger als eine Minute. Das heißt, ich kann es natürlich dann immer sofort machen. Meine Briefkörbe heißen Versicherungen, leere Folien. Das sind Folien, die sind auf 2 Seiten offen. Damit lassen sich Dokumente ziemlich leicht rein einfügen. Amt und Steuer, wobei das sehr gering geworden ist, weil das meist ja jetzt elektronisch geht. Eins heißt so Familie. Also da ist sowas drinnen wie Wasser, Müll und Strom, irgendwelche Bonuskärtchen, Geburtsurkunden, Heiratsurkunde und so. Dann haben wir leere Blätter, die Zwischenablage, das ist für Dokumente oder irgendwelche Schreibsels, das sind auch mal ein paar Belege drinnen. Die habe ich zwar auch alle digitalisiert, aber die mache ich da manchmal auch noch rein, weil es dann doch leichter ist, mit dem Beleg hinzugehen, wenn irgendwas ist, anstatt mit dem Digitalen. Und eins heißt Projekte. Ich war damals schon sehr kreativ. Da war das Projekt, hat mehrere riesige Ordner eingenommen. Jetzt mittlerweile ist es sehr klein geworden. Auch sowas wie Schulungsunterlagen nehme ich jetzt gar nicht mehr mit. Ich schreibe mir selber mit, was ich mitschreiben möchte, lese mir das die Tage danach nochmal durch und behalte so viel mehr, als wenn ich diese ganzen Schulungsunterlagen, 100.000 Blätter mitnehme, in die ich dann nie wieder reinschaue. Ja, darum ist auch Projekte mittlerweile sehr klein geworden. Genau, was ich damals noch gemacht habe, als ich dieses System gewechselt habe, ich habe so viel wie möglich digitalisiert. Also Kontoauszüge war ich eine der ersten, die gesagt hat, ich möchte die bitte nicht mehr in Papierform haben, digital. Da muss ich dann noch zur Bank fahren und was unterschreiben vor Ort, damit ich das endlich digital bekomme. Ich glaube, mittlerweile ist das ganz normal geworden. Ich habe genau Konto, Lohnbescheinigungen, da ist ja keine Originalunterschrift drauf. Das heißt, ich kann es digitalisieren und zur Not wieder ausdrucken, was bis jetzt noch nie vorkam. Also so viel wie möglich mache ich digital. Ja, und zu den 7 Briefkörben kommt noch ein 8er, der ist leer. Das ist so eine Technik, die ich mir mal angewöhnt habe. Ich brauche mal ein was noch, was leer ist für Eventualitäten. Wenn ich jetzt irgendwie was habe, was zu nichts anderem passt, dann würde es da reinkommen. Genauso habe ich auch immer einen Nagel mehr an der Wand, wenn irgendwas kommt, was ich aufhängen möchte, ja, dass ich einen Nagel habe. So entsteht erst gar nicht irgendwo Unordnung, weil es noch keinen Nagel gibt oder weil es noch kein Fach dafür gibt oder weil ich keine Schublade habe. Darum ist immer irgendwas in irgendeinem Raum frei bei mir. Die zweite Frage heißt, was soll ich beim Ausmisten mit Dingen machen, bei denen ich mir einfach nicht sicher bin, ob ich die nochmal gebrauchen kann? Die nehme ich in die Hand und ich denke, die kann ich doch vielleicht nochmal gebrauchen. Und was, wenn es da nicht da ist? Mist, dann ärgere ich mich doch. Was soll ich mit solchen Dingen machen? Lieber Marco, was können wir mit solchen Dingen machen? Ja, kommen wir jetzt zu dieser spannenden, auf jeden Fall auch ein Stück weit philosophischen Frage. Was tun mit den Dingen, die man vielleicht noch irgendwann gebrauchen könnte? Das kennen wir ja wahrscheinlich alle, dass man Dinge aussortieren möchte und sich dann fragt, ist es jetzt wirklich das Richtige, das abzugeben? Vielleicht kann ich das ja doch nochmal gebrauchen. Ja, mein Gedanke ist dabei, ja, einfach zu sagen, naja, vielleicht irgendwann könnte, ganz ehrlich, ich denke, wenn man schon solche Worte benutzt, weiß man schon, dass man die Teile auch abgeben und loslassen kann. Ich nehme mal ganz bewusst ein Beispiel von mir selbst. Seit über einem Jahr liegen meine Französisch-Lernbücher bei mir in meinem Karton im Kleiderschrank ganz unten. Aber ich weiß, dass ich in der Zukunft noch einmal Französisch lernen werde. Aber ich will es halt zurzeit nicht. Ich will es nicht irgendwann vielleicht, sondern ich weiß, dass es mir jetzt schon Spaß machen würde, aber andere Dinge sind mir jetzt gerade einfach wichtiger. Also diese Bücher gebe ich nicht ab. Außerdem habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ich das in der Vergangenheit schon mal getan habe und dann doch wieder Französisch gelernt habe und mir die Bücher dann wieder neu gekauft habe. Das ist auch ein ganz gutes Indiz dafür, dass man Dinge doch behalten kann, ruhig. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Mein voriges Podcast-Mikrofon. Das könnte ich vielleicht irgendwann wirklich nochmal gebrauchen. Für eine besonders gute Aufnahme zum Beispiel. Vielleicht mache ich in der Zukunft nochmal ein Hörspielprojekt. Das hatte ich schon mal angefangen oder gemacht mit einem Freund zusammen. Vielleicht, warum auch immer. Also kurz, das kann ich loslassen. So. Ja, und nochmal für alle, die sich doch mal unsicher sind, wenn es nicht gerade, sage ich mal, ein halbes Monatseinkommen bedeutet, den Gegenstand wieder neu anzuschaffen, bin ich der Meinung, im Zweifel gegen den Angeklagten. Also ich reduziere jetzt seit 2006 meinen Besitz und kann mich an keinen Gegenstand erinnern, den ich vermisse oder bei dem ich es bereue, ihn losgelassen zu haben. Und ganz ehrlich, unter uns, an 90% der Dinge, die ich abgegeben habe, kann ich mich irgendwie sowieso nicht mehr wirklich erinnern. In meiner Erinnerung habe ich so wenig Dinge losgelassen, wirklich so wenig Dinge aussortiert. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das passt nicht zu der Realität meiner alten Wohnung, zu meinem Keller. Das passt einfach nicht. Da war also ganz viel dabei, was weg kann, weg konnte und auch wegbleiben konnte. Also kurz, alle Dinge, die du vielleicht irgendwann noch mal gebrauchen könntest, lass sie ruhig los, genieß den freien Platz, den sie in deiner Wohnung und vor allem auch in deinem Kopf hinterlassen. Du musst dir keine Gedanken mehr darüber machen, ob du sie weggibst und du machst dir kein schlechtes Gewissen mehr, weil du sie vielleicht doch noch jetzt benutzen solltest und so weiter. Ja, man könnte noch sehr viel mehr zu dem Thema sagen und es ist auch ein sehr individuelles Thema. Es hat auch viel mit Verlustängsten und auch mit Aberglaube zu tun. Ja, warum fällt es dir vielleicht so schwer, ein Foto deines Mannes oder deiner Frau in den Müll zu werfen, wenn du es nochmal digital hast oder du hast es vielleicht sogar noch ein zweites Mal? Kaum jemand bringt das übers Herz, ein Foto wegzuschmeißen oder nimm Fotos von deinen Kindern. Ich habe gestern Fotos von meinen Kindern weggeworfen. Die waren aus dem Fotoalbum, die waren doppelt und dreifach. Die habe ich zerrissen. Vielen Menschen fällt das sehr, sehr schwer. Das ist aber meiner Meinung nach klarer Aberglaube. Meinem Kind passiert nichts, nur weil ich das Foto von meinem Kind zerreiße. Warum kannst du dich unmöglich von den Stofftieren deiner eigenen Kindheit trennen? Warum hebst du noch immer das T-Shirt deiner ersten großen Liebe auf? Tja, das sind alles so fast schon philosophische Fragen. Führt so ein bisschen dahin, ja, möchtest du doch viel lieber vielleicht in der Vergangenheit leben? In deiner Kindheit, in deiner Jugend war es da so viel schöner? Willst du vielleicht gar nicht so gerne im Hier und Jetzt sein? Das sind alles so, ja, da geht's ins Philosophische, ins individuell Philosophische. Auf der anderen Seite, darf man sich an gar nichts erinnern oder muss man doch jede SMS abschreiben, die man jemals bekommen hat, um sie zu konservieren? Ja, die Frage nach den Dingen, die man vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen könnte, ist eine sehr individuelle und sagt wahrscheinlich mehr über uns selbst aus, als über die Gegenstände und ihre reale Nützlichkeit. Ja, und das hier war jetzt nur meine Antwort, meine Sicht. Und ich schlage vor, dass jeder sich auf den Weg macht nach seinen eigenen Antworten. Denn ja, das ist für mich dann wirklich gelebter Minimalismus. Ja. Ja, was mit Dingen machen, die man vielleicht noch mal gebrauchen kann. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu kapieren, dass ich ausmisten muss, um dauerhaft ordentlich zu werden und dass es nichts bringt, Dinge immer wieder von A nach B zu schieben in der Wohnung, da ist es mir auch passiert. Ich hatte Goji-Bären mal gekauft und habe die aber irgendwie nicht gegessen und wusste auch nicht wie. Und auf jeden Fall habe ich sie dann entrümpelt. Und kurze Zeit später kam die Ren zu uns ins Geschäft und die sagte, Annette, hier die Goji-Bären und die sind so toll und probier mal und die kannst du in den Tee reinmachen. Und ich habe plötzlich gemerkt, oh, wie geil, Goji-Bären. Und ja, ich hatte damals 50 Euro für die Goji-Bären gezahlt. Und da habe ich mich dann ganz schön geärgert, dass ich die wegentrümpelt hatte und habe mir dann wieder Goji-Bären gekauft. Ja, das hat mich sehr, sehr geärgert und auch, glaube ich, ziemlich lang beschäftigt, was dann dazu geführt hat, dass ich mir noch schwerer getan habe, auszumisten. Und irgendwann hat es zum Glück nochmal Klick gemacht und ich habe gemerkt, natürlich kann ich alles behalten, was ich eventuell nochmal brauchen werde, aber zu welchem Preis? Da habe ich was entrümpelt, was mich 50 Euro gekostet hat. Aber zu welchem Preis würde ich all das behalten, was ich, wenn ich nicht ausmiste? Also ich habe damals allein in einer Vier-Zimmer-Wohnung gewohnt. Ich hätte auch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung für einen halben Preis vielleicht wohnen können. Also was kosten mich die ganzen Dinge, die rumliegen? Wie viel Zeit kosten die mich, wenn ich suchen muss? Wie viel Zeit kostet es mich, wenn die Dinge keinen festen Platz haben, weil es einfach zu viele sind? Und als ich das dann kapiert habe, dass es auf jeden Fall passiert, dass wir Dinge ausmisten oder dass ich beim Entrümpeln oder beim ordentlich werden Dinge ausmiste, die ich irgendwann mal wieder brauchen werde, aber dass ich diesen Preis gerne zahle, dafür, dass ich dann ein Zuhause habe, in dem ich entspannen kann, wo jedes Ding seinen Platz hat, wo alles organisiert ist, wo ich fast nichts mehr suchen muss, dann zahle ich den Preis gerne. Dann gibt's noch die 10-1-Regel. Also wenn ich beim Ausmisten fällt mir wieder so ein Teil in die Hand und ich denke, vielleicht könnte ich das nochmal gebrauchen. Dann überlege ich, 10-1, kann ich es für unter 10 Euro innerhalb einer Woche wieder beschaffen? Wäre jetzt zum Beispiel vielleicht bei einem kleinen Taschenbuch so oder bei Rebuy kann man die ja gebraucht sehr günstig kaufen. Dann wird es ganz klar heißen, kann weg, wenn ich es für unter 10 Euro innerhalb von einer Woche wieder beschaffen kann. Auch hier gibt's Ausnahmen, aber glaub mir, das lernt man so mit dem Ausmisten. Zum Beispiel einen kleinen Schraubenzieher, der sehr speziell für irgendwas ist. Den würde ich natürlich niemals entrümpeln, weil wenn ich den dann brauche, dann brauche ich den auch in dem Moment, ne, wenn irgendwo was kaputt ist, wo ich den Schraubenzieher brauche. Da würde ich den nicht entrümpeln, auch wenn ich ihn vielleicht davor 10 Jahre nicht gebraucht habe, weil dieses eine Teil nicht kaputt gegangen ist. Und für solche Fälle, für Dinge, die ich sehr selten brauche, die packe ich dann in zum Beispiel den Schraubenzieher oder anderes irgendwie, sag ich mal, elektronisches oder Werkzeug, würde ich in eine Kiste packen mit selten gebrauchtes Werkzeug oder selten gebrauchte Elektronik oder Kabel, bei denen ich nicht weiß, was ich mit denen machen soll. Ich kenne sie auch irgendwie nicht. Die würde ich, glaube ich, in eine Kiste packen oder mache ich auch und packe die dann in den Keller. Zumindest bei den Sachen, die schimmelfrei sind. Weil wir so ein bisschen schwierigen Keller haben. Ne? Da muss man aufpassen, was man da runterpackt. Sonst hat sich das von ganz allein ausgemistet. Naja, auf jeden Fall sind das dann solche Sachen, da weiß ich dann genau, wo ich hingreifen muss, wenn ich mal wieder so merke, da ist ein Kabel, das brauche ich. Das habe ich jetzt ganz lange nicht gebraucht, aber stimmt, jetzt suche ich mal in der Kabelkiste. Das ist mir nämlich auch passiert. Ich habe mir so einen Hightech-Motorradhelm damals gekauft und den dann aber irgendwann nicht mehr benutzt. Und der war mit so Kabelverbindungen und toll, konnte man dann im Helm hören, Musik hören, mit anderen reden. Und das Kabel fuhr rum, habe ich auch entrümpelt. Da habe ich gedacht, was soll ich, kenne ich nicht das Kabel. Ja, dann wollte ich den Helm wieder verkaufen. Der hat ja einen stolzen Preis gekostet und dieses Kabel war nicht da. Und das musste ich dann, glaube ich, auch für... das war teuer. Das war auch, denke ich, um die 50 Euro rum für dieses kleine, blöde Kabelding. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, okay, es gibt Dinge, die sollte ich nicht ausmisten, genau. Aber dafür habe ich ja, wie gesagt, die Lösung gefunden, dass ich da Kategorien mache und genau weiß, wo ich dann suchen muss, wenn der Moment kommt. Ja, und wie der Marco auch schon gesagt hat, oft, wenn ich mir so eine Frage stelle, ist es schon ein Zeichen darauf, dass ich es ausmisten kann? Und da ist auch die Frage, ist das die richtige Frage? Alles kann ich ja irgendwann irgendwie wieder gebrauchen. Vielleicht wäre da eine Frage sinnvoller, wie zum Beispiel, würde ich es mir denn nochmal kaufen, wenn ich es jetzt im Laden sehen würde? Ne? Also gerade ne, genau für irgendwie Schuhe, sag ich mal. Würde ich es mir denn jetzt nochmal kaufen? Nee, da ist doch eine Macke dran. Ich will doch keine Schuhe mit einer Macke kaufen. Ja, aber anziehen. Ne? Also so Dinger kann man sich dann fragen. Das sind vielleicht dann sinnvollere Fragen. So, liebe ZuhörerInnen, wie hat dir denn diese Folge gefallen? Wir werden wahrscheinlich so schnell keine solche Folge mehr aufnehmen, weil es viel mehr Arbeit gemacht hatte als gedacht. Also dieses ganze Umwandeln und Schneiden. Ja, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, mit Marco da zusammen Kontakt zu haben und sich auszutauschen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ansonsten läuft der WhatsApp-Kurs gerade in den letzten Wochen. Die Haushalte sind schon viel ordentlicher als zu Beginn und es macht wieder sehr viel Spaß. Der nächste WhatsApp-Kurs startet am 15. September. 60 Tage für die Ordnung über WhatsApp. Falls du dabei sein magst, schreib mir gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail. Ansonsten sage ich mal bis bald.